بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. In name of Allah, des Alabamas vom Herzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist, wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Du wirst niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet, und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bei denjenigen erwähnen, die bei ihm sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ruhe auf uns herabsenden und dafür sorgen, dass die Engel uns umgeben, denn er ist derjenige, der jetzt imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, fangen heute inshallah ta'ala, wie angekündigt, mit einem neuen Thema an. Und es geht um Aqidah, das heißt einfach, es geht um den Glauben eines gläubigen Muslims. Und insofern geht es um das Thema an sich. Es geht darum, woran hat ein gläubiger Mensch zu glauben. Aber es geht nicht um konkret ein bestimmtes Buch in einem eigentlichen Sinne, auch wenn wir angekündigt haben, dass das Buch als Grundlage gelten wird. Das heißt also, wir benutzen ein bestimmtes Buch, das sind ein Aqidah-Buch, das sind Fragen und Antworten, die an einen Gelehrten gestellt worden sind. Und das benutzen wir auch, der Gelehrte ist Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Aber, noch einmal betone ich, es geht um das Thema Aqidah und weniger um die eigentlichen Fragen und Antworten, auch wenn wir uns darauf natürlich stützen werden. Warum sage ich das? Da diejenigen, die zuhören, unterschiedliche Menschen sind. Manche von ihnen sind Menschen, die mit allem übereinstimmen und die gleiche Einstellung haben, den gleichen Glauben haben, wie auch gelehrt werden wird. Aber es gibt auch vielleicht den einen oder anderen, der dem Unterricht zuhört und verfolgt und skeptisch ist und vielleicht Vorurteile hat und andere Dinge gehört hat über den Autor, und sagen wir, das ist gar nicht relevant, weil für uns ist wichtig die Aqidah, das heißt das, woran ein gläubiger Mensch, ein Muslim, unbedingt zu glauben hat. Insofern wollen wir auch verschiedene Dinge, sag mal, verschiedene Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Wir wollen auch erreichen, bei jedem, der seine Aqidah lernt, dass er nicht fanatisch ist. Das heißt, dass er nicht einer bestimmten Person, einem bestimmten Gelehrten folgt, weil dieser Gelehrte das gesagt hat. Sondern du sollst deinen Glauben lernen mit den dazugehörigen Beweisen, die der Gelehrte erwähnt hat. Denn der Glaube oder die Aqidah ist etwas, das man aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen muss. Den Glauben kann man nicht anders entnehmen, außer aus den Worten von Allah und den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern brauchen wir für alles, was wir sagen, natürlich Beweise, und das ist es, woran du oder wovon du deinen Glauben abhängig machen sollst. Es geht also um die Wahrheit an sich, al-Haqq an sich, und nicht um die Ansichten einer bestimmten Person. Denn es kann sein, dass wir in einem Fall zum Beispiel verschiedene Ansichten erwähnen, und dann weißt du, dass das keine Sache ist, also verschiedene Ansichten, die es unter der Glaubensgemeinschaft Ahle Sunna gibt. Dann weißt du, okay, das ist ein Thema, an das ich nicht, bei dem ich nicht unbedingt eine Ansicht folgen muss, wobei die andere Ansicht vollkommen falsch ist. Das ist etwas anderes. Es gibt Dinge, die sind ganz klar, und es gibt auch im Bereich der Aqidah Dinge, wo es unterschiedliche Ansichten gibt unter den Gelehrten, aber das ist eher eine Nebenerscheinung und nicht das Hauptsächliche, was uns begegnen wird, inshallah ta'ala. Insofern ist es immer sinnvoll, bevor man ein Buch liest, dass man natürlich das Vorwort dazu liest. Wir lesen erst einmal zusammen das Vorwort der ersten Auflage im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In diesem Vorwort wird eben genau dieser Punkt klar. Es geht hier nicht um die Ansichten einer Person aus dem 15. Jahrhundert, weil wir nach islamischer Zeitrechnung uns befinden im 15. Jahrhundert oder meinetwegen Ende des 14. Jahrhunderts, sondern es geht hier uns konkret, liebe Geschwister, um den Glauben, den wir direkt aus unseren Quellen entnehmen können. Der Glaube, die Aqida des Muslims, ich werde gleich auch was dazu sagen zu den verschiedenen Begriffen der deutschen Sprache, der Glaube, der letztendlich von einem gläubigen Muslim verlangt ist, ist eine ganz einfache Angelegenheit, ist nichts Kompliziertes, ist direkt zu entnehmen aus dem Koran al-Karim. Das heißt, du kannst, wenn du den Koran liest, direkt verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, und du kannst direkt verstehen, wodurch du den Schlüssel erhältst, in das Paradies eintreten zu dürfen. Durch welchen Glauben, durch welche Aqida? Das ist eine ganz einfache und unkomplizierte Angelegenheit. Warum sie in manchen Fällen vielleicht kompliziert erscheinen mag, das hat nichts zu tun mit der eigentlichen Aqida, sondern es hat zu tun mit der Entwicklung der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die alle dem Islam zugeschrieben werden. Das hat damit etwas zu tun, wenn du diese anderen Sachen verstehen willst. Ansonsten, wenn du das glauben sollst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, das ist eine ganz einfache Angelegenheit und nichts Kompliziertes. Und das ist auch klar, denn der Quran al-Karim ist abgesandt worden, nicht für die Doktoren und nicht nur für die Professoren und nicht nur für die Genies und die überaus intelligenten Menschen, sondern der Quran al-Karim ist herabgesandt worden für alle Menschen. Für alle Menschen, die einen gesunden Verstand haben. Sie können verstehen, was Allah von ihnen möchte. Und deswegen heißt es hier im Vorwort, dass wir, oder das ist eine Analyse dessen aus den Fatawa des Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, er ist mittlerweile gestorben, wie wir gleich sehen werden, inshallah. Und zwar geht es hier um die Aqida, und wenn wir unsere Aqida lernen wollen, dann müssen wir eine ganz einfache Sache machen. Wir müssen sie entnehmen aus dem, was wir im Koran vorfinden und in der authentischen Sunna vorfinden. Das heißt, wir dürfen keine Vorurteile haben. Wir dürfen nicht sagen, ich habe es aber so gelernt, ich habe es aber anders gelernt, von dem anderen habe ich etwas anderes gehört. Das muss grundsätzlich ausgeschaltet werden. Tu so, als hättest du ein leeres weißes Blatt, und du sollst jetzt lernen, und das sage ich auch besonders für die Geschwister, die vielleicht andere Einstellungen haben. Kann sein, manche Leute sagen, nein, ich habe meine Aqida bei woanders gelernt und dort habe ich was anderes beigebracht bekommen. Das kann sein, aber das ist ja nicht das Problem. Wir sind uns alle einig, dass der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass das unsere Quellen sind. Also nimm ein leeres weißes Blatt und das, was du jetzt von Allah hörst, schreibst du auf und das glaubst du. Kann ein Muslim diesem Satz widersprechen? Ich glaube nicht. طيب, wenn wir das über den Koran sagen, da könnte jetzt jemand, wir gehen gleich zur Sunna auch über, könnte jemand sagen, im Koran al-Karim, naja, es gibt aber auch Ayat, die man unterschiedlich verstehen kann. Wir werden darüber inshallah ta'ala auch reden. Das ist richtig, es gibt Ayat, die kann man unterschiedlich verstehen. Aber sei sicher, lieber Bruder, liebe Schwester, sei sicher, und das, da solltest du auch darin nicht widersprechen, wenn du über Allah gut denkst. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, dass nur ein gläubiger Muslim ins Paradies eintreten wird, zum Beispiel, dann erwartest du von ihm subhanahu wa ta'ala, dass er dir auch sagt, woran du zu glauben hast, oder nicht? Oder kann es sein, dass er dir sagt, du kommst nur ins Paradies, wenn du an etwas glaubst, ohne dass ich dir das gesagt habe? Das kann nicht sein. Dann wäre er nicht der barmherzige Herr, der er ist. Also muss es etwas sein, was er uns mitgeteilt hat. Okay, wenn er uns etwas mitteilt, wovon unser Glaube abhängt, wovon unser Betreten des Paradieses abhängt, zum Beispiel über La ilaha illallah, kann es dann sein, dass er es unmissverständlich, Entschuldigung, kann es dann sein, dass er es missverständlich erklärt hat, so erklärt hat und uns offenbart hat, dass wir nicht verstehen können, was er genau damit meinte, so erklärt hat, dass man wirklich davor sitzt vor dem Text und sagt, was meint er eigentlich damit? Und das innerhalb von 604 Seiten, 114 Suren des Koran al-Karim, das kann nicht sein. Und deswegen, du wirst sehen, dass die wesentlichen Sachen im Koran al-Karim, gerade in Bezug auf den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, den Glauben an Yawm al-Qiyamah, alle Geschwister, die ein bisschen Tafsir gelesen haben, bei Surat Juz'Amma, die werden sehen, dass, oder die haben bemerkt, dass der Glaube an den Tag der Auferstehung, der wird so oft wiederholt, du kannst nicht nachher sagen, ich habe nicht gelesen im Koran, dass es etwas wie den Tag der Auferstehung gibt, das geht nicht. Und das gilt für alle anderen Säulen des Iman genauso. Deswegen wirst du sehen, es gibt Dinge, die sind entscheidend und die werden im Koran wiederholt und häufig wiederholt. Einmal mit einem Gleichnis, einmal direkt, einmal indirekt, einmal mit einer Geschichte von früher. Also bis jeder, der Letzte auch versteht, was Allah subhanahu wa ta'ala vom gläubigen Menschen haben möchte. Zugegeben, es gibt Dinge, über die es unterschiedliche Ansichten gibt, auch in der Aqidah. Aber das werden nicht die Dinge sein, liebe Geschwister. Also ich rede jetzt auch unter den, unter Ahl Sunnah. Ja? Das werden aber nicht diejenigen Dinge sein, liebe Geschwister, von denen dein Paradies abhängt. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Der Glaube an die folgende Frage. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jall gesehen in der Nacht- und Himmelsreise, Laylat al-Isra wal-Mi'raj? Hat er ihn gesehen oder nicht gesehen? Das ist eine Glaubensfrage, über die sich schon die Sahaba radiallahu anhum uneinig waren. Und ob du diese Ansicht vertrittst oder diese Ansicht vertrittst, davon hängt dein Islamsein nicht ab. Davon hängt dein Islamsein mit Sicherheit nicht ab. Denn wenn es davon abhinge, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala das uns im Koran gesagt. Denn wie sollen wir in die Irre gehen, ohne dass Allah uns erklärt hat, was wir überhaupt falsch gemacht haben. Ja, das ist eine sehr wichtige Sache und dann wird uns auch inshallah ta'ala einiges deutlich. Das gilt für den Koran al-Karim. Also, zusammengefasst, das was dort klar und deutlich steht, daran glaubst du. Das was für dich unklar erscheint, danach fragst du. Aber solltest du merken, dass es auch unter den Gelehrten in Bezug auf dieses Thema unterschiedliche Ansichten gibt, dann ist das für dich keine großartige, entscheidende Angelegenheit. Ich rede also nicht Unterschiede zwischen Ahl Sunnah und anderen Glaubensgemeinschaften. Davon rede ich nicht, logischerweise. Die zweite Angelegenheit sind unsere Quellen, die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sind auch für uns wichtig, wenn es um unseren Glauben geht, weil sie uns vieles verdeutlichen und ergänzen. In diesem Zusammenhang werden wir sehen, dass der Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig und zufrieden sein, sich in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, auf Hadithe bezieht, die entweder bei Bukhari und bei Muslim sind, oder nur in Sahih al-Bukhari sind, oder nur in Sahih Muslim sind. Und das ist auch, und für die Geschwister, die das nicht wissen, wenn ein Hadith in einer dieser beiden Bücher drin ist, dann gilt er als authentisch, als Sahih, und du musst daran glauben, dass das eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Wieso? Einfach so, ist einfach eine Glaubensfrage? Nein, das ist keine Glaubensfrage, sondern diese beiden Bücher, die wurden so oft durchforstet und so oft analysiert und so oft gelehrt, dass dort nichts ist, was den Gelehrten verborgen geblieben ist. Das heißt, wenn da irgendetwas wäre und ist, was angezweifelt wird, denn die Gelehrten haben schon längst darauf hingewiesen. Das sind keine toten Bücher, auch wenn es uns, als tote Bücher meine ich damit Bücher, die einfach irgendwo im Regal stehen und nicht benutzt werden. Nein, das sind lebendige Bücher, die gelehrt werden, auswendig gelernt werden, die erklärt werden, die gedruckt werden, die gekauft werden, die angehört werden. Wie der Koran al-Karim, natürlich nicht so viel wie der Koran al-Karim, aber ähnlich wie der Koran al-Karim. Auch wenn wir es uns vielleicht nicht vorstellen können, weil wir uns in dieser Welt nicht so oft bewegen, in der Welt des Wissens über die islamischen Wissenschaften, aber das sind keine toten Wissenschaften, sondern das sind lebendige Wissenschaften. Und das ist immer ein großes Problem von vielen Leuten, dass sie Feind ihrer eigenen Unwissenheit sind. Feind ihrer eigenen Unwissenheit. Sie wissen etwas nicht, Deswegen zweifeln sie daran. Viele Leute, Alhamdulillah sind sie aber nicht sehr viele, aber es sind relativ zu viel, das will ich damit sagen. Sie sagen zum Beispiel, ich möchte durch dieses Beispiel jetzt nicht konkret, werde ich nicht erwähnen, aber sie haben durch Zweifel an einer bestimmten Sache. Und der Zweifel, den er hat an dieser bestimmten Sache, der hängt davon ab, dass er sich über diese Sache nicht auskennt. Er hat darüber kein Wissen. Er weiß es nicht. Einfaches Beispiel, das inshallah keine Probleme auslöst bei uns allen, Alhamdulillah. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Quran al-Karim herabgesandt hat. Und wir lesen diesen Quran al-Karim in der meisten islamischen Ummah in einer bestimmten Lesart. Wir lesen sie in der Lesart von Hafs über seinen Lehrer Asim mit seiner Belieferungskette bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay. Gibt es nach dieser Bezeichnung nur eine Art, den Quran zu lesen? Nein. Es gibt viele Arten nach dieser Bezeichnung. Genau nach dieser Lesart, dieser eine Name beinhaltet verschiedene Arten. Und deswegen, manchmal hörst du jemanden, liest anders den Quran, als du es gelernt hast. Und dann denkst du, er hat falsch gelesen. Und weil du natürlich den Koran liebst und verteidigen möchtest und so, kann sein, du gehst sogar hin zu ihm und weist ihn darauf hin, dass er falsch gelesen hat. Aus Liebe zum Koran kommt dieser Zorn in dir hoch. Aus Liebe zum Koran. Aber in Wirklichkeit, das war falsch. Das war falsch. Und der andere, wie er gelesen hat, war richtig. Es war in einer anderen Art, wie der Prophet gelesen hat, sallallahu alaihi wasallam. Insofern war beides richtig. Es war gar kein Problem. Aber, warum? Weil die Person nicht Bescheid wusste, war sie Feind ihrer eigenen Unwissenheit. Und das ist natürlich ein großes Problem, was einem begegnet, wenn er sich in einer Sache nicht auskennt. Und das gilt für die religiösen Wissenschaften, als auch für alle anderen Wissenschaften. Tayyib, wir haben öfter, deswegen haben wir gesagt, meistens bei Bukhari und bei Muslim, warum? Weil, liebe Geschwister, wenn es um entscheidende Glaubenssachen geht, wie ich gesagt habe, dann stehen sie erstmal im Koran al-Karim. Mach dir keine Sorgen. Die entscheidenden Elemente unseres Glaubens, die sechs Säulen, die entstehen alle im Koran al-Karim. Ja, detaillierte Erklärungen finden wir manchmal dann eher in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber das Entscheidende steht im Koran. Und genauso bei den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Stellt euch vor, das, was der Prophet alaihi salatu wasallam den Leuten unbedingt klar machen wollte. Glaubt ihr, das hat er nur einmal gesagt? Wenn er etwas unbedingt sagen will, dann sagt er es erstens nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und wenn er unbedingt etwas sagen will, dann sagt er es nicht nur einer Person, sagt es unterschiedlichen Personen. Insofern die Wahrscheinlichkeit, dass wichtige Informationen überliefert werden, authentisch bewahrt werden, ist größer als Nebensächlichkeit. Jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam zufälligerweise beobachtet, was er macht. Das ist was anderes. Als wenn Allah ihm sagt, teile den Menschen etwas Bestimmtes mit. Das ist was anderes. Insofern ist es nichts Außergewöhnliches, dass wir uns in unserer Aqida in erster Linie auf die Quellen stützen, die zweifellos authentisch sind, wie gesagt, aus der Sunna, Bukhari und Muslim in erster Linie. Das heißt nicht, dass auch nicht Hadithe gibt woanders. Natürlich gibt es auch Hadithe, die nicht bei Bukhari und Muslim sind und authentisch sind. Und da gibt es sehr, sehr viele. Ja, aber das ist nicht gemeint. Gemeint ist einfach, dass wir uns auch beruhigt fühlen, auch die Geschwister, die vielleicht andere Einstellungen haben, dass sie wissen, die Hadithe befinden sich hier in authentischen Werken meistens. Also meistens sind sie bei Bukhari und Muslim, das würde ich sagen. Und dass hier auch nicht die Aqida gelehrt wird einer bestimmten Person. Es geht hier überhaupt nicht um die Aqida von einem Mann namens Ibn Uthaymin, rahimahullah zum Beispiel. Nein, es geht hier um die Aqida von Ahl Sunnah. Und deswegen wird auch hier der Anspruch erhoben, dass das, was gelehrt wird, die Aqida der vier Imame ist. Die Aqida von Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, An-Nu'man ibn Thabit, gestorben im Jahr 150. Die Aqida von Abu Abdullah Malik ibn Anas, gestorben im Jahr 179. Die Aqida von Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, gestorben im Jahr 204. Und die Aqida von Imam Ahmad ibn Hanbal, gestorben im Jahr 241. Und viele andere. Und das, was euch hier präsentiert wird, ist wirklich, oder wenn es hier um Aussagen von Gelehrten geht, ist wirklich wie eine, sagt man im Deutschen, eine Nadel im Heuhaufen. Also das ist wirklich die Aussagen von ein paar. Ansonsten, es gibt Bücher, die die Aussagen von Gelehrten erwähnen, und das ist so viel, dass du dir langweilig werden wird. Deswegen betrachte das hier als eine schöne, starke Zusammenfassung. Wir haben öfter den Begriff Ahlus Sunnah erwähnt. Ahlus Sunnah oder Sunniten, was ist damit gemeint? Wir wissen, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Leute wurden als Muslime bezeichnet, mehr nicht. Und Allah im Koran al-Karim sagte, Huwa sammakumul muslimina min qabl. Er hat euch schon vorher als Muslime bezeichnet. Das ist der Begriff, den wir normalerweise für einen Muslim erwähnen. Und ein Muslim gibt sich auch mit keinem anderen Begriff in der Regel zufrieden. Ein Muslim will Muslim genannt werden und auch nicht zum Beispiel Mohammedaner oder irgendein anderen Begriff. Sondern der Muslim möchte Muslim genannt werden, weil Allah ihn so genannt hat und der Prophet ihn so genannt hat, sallallahu alaihi wasallam. Nur, wir wissen, dass im Laufe der Geschichte die Muslime sich gespalten haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es angekündigt hat, und das stärkt unseren Iman, obwohl es eine Spaltung ist, es stärkt unseren Iman, weil er hat es angekündigt und es ist auch so passiert. Das Problem ist, wenn zwei Leute sich als Muslime bezeichnen und der erste ist ein wirklicher Muslim und der zweite ist leider in die Irre gegangen und beide bezeichnen sich als Muslime, dann hast du ein Problem, weil dann bist du nicht mehr eindeutig identifiziert. Dann brauchst du irgendeine andere Bezeichnung, um dich klar, wie ein Familiennamen da. Alle heißen Meier. Wenn es nur einen Meier gibt, ist kein Problem. Aber wenn es fünf Meier gibt, brauche ich jetzt den Vornamen. Und der Vorname bringt auch nicht mehr viel, teilweise. Ja? Deswegen, auch in der Geschichte der islamischen Sekten, ist das Gleiche passiert. Die Leute, die der Wahrheit weiterhin gefolgt sind, sie haben dann diesen Beinamen bekommen, die Leute der Sunnah, Ahlu As-Sunnah. Und gemeint sind die Leute, die sich an der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam und an der Sunnah der vier rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen orientieren. Das ist ihre Grundlage. Alle anderen, das ist nicht ihre Grundlage. Wenn wir zum Beispiel eine andere Glaubensgemeinschaft betrachten, wie zum Beispiel die Schiiten, für die Schiiten ist eben nicht die Grundlage, die vier rechtgeleiteten Sonnenkalifen sind für sie keine Grundlage. Der letzte von ihnen nur, aber die ersten drei eben nicht. Also durch diese Definition haben wir eine klare Trennung gemacht zwischen der einen Gruppe und der anderen Gruppe. Die Spaltung ist nicht durch uns geschehen. Die Spaltung ist geschehen von den Leuten, die vom Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgewichen sind. Aber hier ist eine wichtige Sache für uns alle. Du bist kein Sunnit, nur weil du dich Sunnit nennst. Du bist ein Sunnit, wenn du dich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hältst. Je mehr, desto mehr. Je weniger, desto weniger. Eine Person, die, wenn sie ihre Datteln isst, während sie ihr Fasten bricht, und einen Dua über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert spricht, hält sich mehr an die Sunna als eine Person, die das nicht macht. Eine Person, die ihr Fasten bricht durch Milch trinken, hält sich weniger an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam als eine Person, die es durch Datteln macht. Insofern, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, daran wollte ich nur demonstrieren, dass sich als Sunnit zu bezeichnen, ist eine Behauptung. Und sie muss erst bewiesen werden. Sie beweist sich durch den Glauben im Herzen, durch den Glauben, den man ausspricht, aber auch durch den Glauben, den man auslebt. Das heißt, durch die Umsetzung dessen, was man gelernt hat. Weil Aqida in erster Linie bezieht sich auf das Herz. Zugegebenermaßen, der entscheidende Faktor der Aqida ist das Herz. Warum sage ich der entscheidende Faktor? Weil dadurch ergibt sich alles andere. Wenn jemand deine Religion beleidigt in deiner Anwesenheit, dann kocht es in deinem Herzen, weil da hast du Iman, deswegen. Und dann wirst du dich wehren und deine Religion mit der Zunge verteidigen. Warum? weil dein Herz diese Zunge in Gang gesetzt hat. Insofern, das erste und wichtigste ist das Herz. Und danach folgen die anderen Dinge, die davon natürlich abhängen. Im weiteren Verlauf werden wir öfter deutsche Begriffe verwenden. Und das ist, liebe Geschwister, aus mehreren Gründen. In erster Linie natürlich der Einfachheit halber. Ich gebe zu, dass es am besten ist für einen Muslim, wenn er die Fachwörter lernt. Das heißt zum Beispiel, wenn er lernt, was Iman bedeutet. Statt dass er lernt, Iman ist Glaube auf Deutsch. Warum ist es am besten? Weil wenn du dich mit jemand anders unterhältst, dann weiß jeder, was du genau damit meinst, wenn du von Iman sprichst. Und das ist auch das Gute bei unseren Geschwistern, die keine Araber sind, zum Beispiel unsere türkischen Geschwister, bosnischen Geschwister und ähnliche, die sehr viele dieser Begriffe schon kennen. Warum kennen sie sie? Ja, weil ihre Vorfahren darauf geachtet haben, dass sie diese Fachwörter auch weiterhin pflegen und lernen. Der zweite Grund, warum wir diese deutschen Begriffe auch verwenden, ist, also erst haben wir gesagt, der Einfachheit halber, damit wir, wenn wir zum Beispiel zusammen Deutsch reden und damit du den arabischen Begriff jetzt nicht direkt verstehst, meistens ist es einfacher, sich den deutschen Begriff als Nicht-Araber zu merken, als den arabischen Begriff. Aber es ist gut, wenn man beides lernt, ist kein Problem. Der zweite Grund ist, liebe Geschwister, man hat keinen sehr großen Nachteil, wenn man den deutschen Begriff lernt, weil sowieso sowohl den arabischen Begriff Iman oder Kufr oder was auch immer für ein Fachwort, als auch den deutschen Begriff Glaube oder Unglaube. Du musst die Definition davon kennen. Also auch im Arabischen, die sprachliche Bedeutung von Iman ist nicht die religiöse Bedeutung von Iman. Im Deutschen das Gleiche. Die sprachliche Bedeutung von Glaube ist nicht die islamisch-religiöse, die wir meinen. Also in beiden Fällen, der Araber als auch der Nicht-Araber, er muss lernen, was damit islamisch gemeint ist, wenn er das den Begriff richtig verstehen will. Und das lernt er durch den Koran Karim natürlich unproblematisch. Aber in beiden Fällen muss es lernen. Deswegen, weil manche Leute sagen, benutzt den arabischen Begriff, weil das ist ein Fachwort. Das stimmt, aber es bringt mir nur was, wenn ich verstanden habe, was damit gemeint ist. Deswegen wollte ich noch hinweisen, es gibt Stellen, wie es hier steht. Die Begründung dafür kann man in einem bescheidenen Artikel mit dem Titel Die problemlose Übersetzung arabischer Begriffe in die deutsche Sprache nachlesen, das ein bisschen ausführlicher erklärt. Falls jemand das Buch bei sich hat, die allermeisten Anmerkungen, sie stammen vom Übersetzer und sind nicht Teil des Originals. Befindet sich eine, und jetzt geht's um die Überlieferungen. Der Autor, das heißt, gemeint ist hier der Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, er hat ja die Fragen schriftlich oder mündlich beantwortet. Aber als er die Hadithe erwähnt hat, hat er dazu nicht den Tachrij erwähnt. Tachrij bedeutet, dass man sagt, wo sich dieser Hadith befindet. Zum Beispiel bei Bukhari, bei Muslim, weiß nicht wo. Das war Tachrij, sprachlich, per Definition. Okay? Dass man erwähnt, in welchen Quellen findet man diesen Hadith wieder. Diese Aufgabe hat der Übersetzer übernommen. Aber er hat sie nicht ausführlich gemacht. Warum? Weil es geht uns hier, wenn wir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, worum geht es uns? Es geht uns in erster Linie darum zu wissen, ob diese Überlieferung authentisch ist. Wenn sie authentisch ist, das war's. Ist eigentlich egal, wo dieser Hadith steht, es sei denn, jemand möchte ihn nachschlagen. Und deswegen begnügen wir uns hier, wenn wir den Hadith bei Bukhari oder Muslim gefunden haben, das zu erwähnen. Ansonsten wird dann die entsprechende Quelle erwähnt, aber die Quellenangaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dann ist auch eine wichtige Angelegenheit. Das ist alles Vorwort, was wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir auch die Methodik des Übersetzers bzw. auch des Gelehrten verstehen. Wir haben uns unterhalten über Hadithe und wir haben gesagt, dass die Hadithe, wenn sie sich in Bukhari oder Muslim befinden, sind sie authentisch und dann gibt es darüber keine Diskussion. Aber was ist, wenn ein Hadith nicht in diesen beiden Quellen drin steht? Dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder die Gelehrten sind sich alle darüber einig, dass der Hadith authentisch ist. Oder die Gelehrten sind sich alle darüber einig, dass der Hadith nicht authentisch ist. Oder die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht. Manche sagen, er ist authentisch, manche sagen nicht. Das sind die drei logischen Möglichkeiten. Es gibt keine vierte Möglichkeit. Im ersten Fall ist es klar, wenn alle sagen, er ist authentisch, dann ist kein Problem. Im zweiten Fall, wenn alle sagen, er ist nicht authentisch, ist auch kein Problem. Das wird auch sowieso nicht als Argument für Aqida verwendet werden. Braucht euch keine Sorgen machen. Der entscheidende Fall ist der dritte Fall. Und der dritte Fall ist, dass manche Gelehrte der Ansicht sind, dass er authentisch ist und manche Gelehrte der Ansicht sind, dass der Hadith nicht authentisch ist. In diesem Fall, wenn es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten gibt, dann wurde in der Fußnote die Ansicht mancher Hadith-Gelehrter erwähnt. Aber ganz wichtig, die Fußnoten stammen nicht vom Gelehrten selbst, von dem Autor Al-Uthaymin, rahimahullah. Und deswegen sind sie nicht verbindlich für den Gelehrten. Das ist sehr wichtig. Deswegen sind sie nicht verbindlich für den Gelehrten. Das heißt, es kann sein, theoretisch kann es sein, dass du einen Hadith siehst, den der Gelehrte, rahimahullah, als Argument verwendet. Wenn du aber nachforschst, entweder in Fußnoten oder anderen Quellen, findest du, dass manche Gelehrte diesen Hadith als unauthentisch deklariert haben. Heißt das, dass der Gelehrte sich dann auf einen unauthentischen Hadith geschützt hat? Nachdem wir es verstanden haben jetzt, Antwort ja oder nein? Nein, alhamdulillah. Sondern es kann nämlich sein, und das ist, wie wir auch denken sollten, denn der Gelehrte ist nicht irgendeiner. Der Gelehrte ist jemand, der sich auskennt, was Überlieferung angeht. Also müssen wir davon ausgehen, dass der Gelehrte der Ansicht ist, dass diese Überlieferung authentisch ist. Sonst würde er sie nicht als Argument verwenden. Kein Mensch ist perfekt, jeder Mensch macht Fehler, das ist nicht Diskussion. Es geht nur darum, wie wir als Muslime damit umzugehen haben, damit wir nicht schlecht über jemanden denken, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein und allen Gelehrten barmherzig sein, die uns unsere Religion beibringen. Das ist eine große Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir so eine Möglichkeit haben, unsere Religion so einfach zu lernen und zu lesen und zu verstehen. Und liebe Geschwister, das ist sowieso die Aufgabe der Gelehrten schon immer so gewesen. Jemand könnte nämlich sagen, ja, warum lesen wir überhaupt solche Bücher? Warum gibt es überhaupt Gelehrte, die in der heutigen Zeit immer noch Bücher über Aqidah schreiben? Die Leute haben doch früher auch andere Bücher gelesen. Nehmen wir einfach die Bücher von den Leuten früher und die Sache ist erledigt. Die Antwort lautet, die Aufgabe der Gelehrten ist es doch gerade, liebe Geschwister, das Wissen, was vorhanden ist und geschrieben irgendwo steht, den Leuten zeitgemäß zu präsentieren. Den Leuten auf ihre Art und Weise beizubringen, sodass sie es verstehen können. Entweder in der entsprechenden Sprache, denn die Sprache von damals ist nicht die gleiche Sprache wie die Sprache der Leute heute. Oder auch an das entsprechende Medium. Die Bücher, die damals in der Hand geschrieben wurden, haben die gleiche Qualität wie die Bücher, die heute sind. Andere Art. Oder zum Beispiel durch Tonaufnahmen oder ähnliches. Das heißt, wir haben verschiedene Medien, wie wir das machen können. Und das ist die Aufgabe der Gelehrten, uns diese Sachen zusammenzufassen, uns zu erklären, uns zu verdeutlichen. Denn wenn wir alles direkt verstehen könnten, wie wir es dastehen, dann brauchten wir natürlich keine Gelehrten mehr. Was die zweite Auflage angeht, im Vorwort zur zweiten Auflage, ist nicht wesentlich verändert worden. Das heißt, wenn jemand also die erste Auflage des Buches hat, kann er auch die erste Auflage benutzen, ist kein Problem. Und das weist natürlich auch auf, alhamdulillah, auf den hohen Beliebtheitsgrad hin, den dieser Gelehrte genießt, auch unter der deutschsprachigen Gemeinschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Sache, die leider stimmt nicht mehr, also da steht im, auf der Seite 19 beim zweiten Punkt, die Ayat aus dem Koran wurden gemäß der uthmanischen Rechtschreibung eingefügt. Das stimmt überhaupt nicht. Das war der Fall, wurde aber aus technischen Gründen verändert. Möchte ich nur darauf hinweisen. Das bedeutet ganz einfach, der Koran al-Karim, hier gibt es eigentlich eine Rechtschreibung. Wie heutzutage gibt es die alte Rechtschreibung, die neue Rechtschreibung. Diese Rechtschreibung, liebe Geschwister, sie unterscheidet sich in der deutschen Sprache und unterscheidet sich auch in der arabischen Sprache. Das heißt, wie man früher Arabisch geschrieben hat, ist nicht das gleiche, wie man heute Arabisch schreibt. Und normalerweise soll man den Koran so schreiben, wie die Leute es früher geschrieben haben, aus verschiedenen Gründen, was in anderen Wissenschaften erläutert wird. Aber hier ist nicht der Fall, sondern hier die Ayat wurden geschrieben nach der modernen arabischen Rechtschreibung. Das heißt also, man darf sich nicht darauf verlassen, wenn man davon auswendig lernt, sondern dann geht man zum eigentlichen Mushaf und lernt die Ayah von dort auswendig. Ein kurzer Lebenslauf. Wir machen ein bisschen noch auch über seinen Lebenslauf und wissen überhaupt, von wem wir reden, auch wenn wir nochmal betonen. Es geht hier um die Aqidah von Ahl Sunnah und es geht hier nicht um die Aqidah einer bestimmten Person. Da heißt es, wer hat nicht schon einmal von diesen edlen Gelehrten gehört? Nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch die Gelehrten bezeugen seinen Status, den er durch Gottes Gnaden unter den Gläubigen erhalten hat. Er war ein Gelehrter auf den Gebieten Tafsir, Aqidah, Fiqh, Sira, Usul, Grammatik und auf den anderen islamischen Wissenschaften. Er ist ein Gelehrter, von dem die Muslime auf der ganzen Welt viel profitiert haben und auch heute noch profitieren. Und natürlich, die Übersetzung in deutsche Sprache ist nur ein Beweis dafür, welche Anerkennung dieser Gelehrte genießt. Er ist ein Gelehrter, Entschuldigung, seine Fatawa-Bände sind ein wertvolles Nachschlagewerk für jene Muslime, die ihre Religion von einem Scheich lernen möchten, der in seinen Fatawa, der Vorgehensweise, der uns Vorausgang rechtschaffenen Menschen, den As-Salaf, As-Salih, folgt. Er heißt vollständig Abu Abdullah, das heißt Vater von Abdullah, Muhammad, dem Sohn von Salih, dem Sohn von Muhammad, dem Sohn von Suleiman, dem Sohn von Abdurrahman, Al-Uthaymin Al-Wuhaybi Al-Taymi, das ist auch dann die Stammesbezeichnung. Er wurde in der Nacht des 27. Ramadan geboren, rahimahullah, im Jahr 1347, natürlich nach Hijra, das heißt, wir reden immer von der Zeit nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in einer Stadt namens Unayzah im Gebiet Al-Qasim in Saudi-Arabien. Hier steht Al-Qasim, das ist aber falsch, das heißt Al-Qasim. Er hat den Koran bei seinem Vater zu lesen gelernt. Danach, damals gab es keine Unis, als er gelernt hat, noch keine Schulen in dem Sinne. Danach lernte er Schreiben, ein wenig Literatur und Mathematik. Er hat den Koran und einige zusammengefasste Texte der Hadith- und Fiqh-Wissenschaft früh auswendig gelernt. Als er ein wenig über Tawhid, Fiqh und Grammatik gelernt hatte, schloss er sich seinem verehrten Gelehrten Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di an. Das ist sein bedeutendster Lehrer, al-Sa'di, rahimahullah. Und er hat auch einen Tafsir geschrieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch barmherzig sein. Bei ihm lernte er Tafsir, Hadith, Tawhid, Fiqh und dessen Grundsätze, also die Usul, das Erbrecht und Grammatik. Als die Fakultät in Riyadh, das ist die Hauptstadt im heutigen Saudi-Arabien, eröffnet wurde, schrieb er sich dort ein und konnte unter anderem vom Gelehrten Muhammad al-Amin al-Shanqiti profitieren. Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, ist einer der großen Gelehrten unseres Zeitalters, möge Allah mit ihm herzlich sein, er ist mittlerweile schon verstorben, und er ist der Autor des berühmten Tafsirs Adwa'ul Bayan. Und noch andere Sachen hat er geschrieben, aber das ist einer der großen Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, von dem die Muslime und die Gelehrten auch in heutiger Zeit noch profitieren, weil sein Tafsir ist einzigartig. Also sein Tafsir ist nicht wie andere. Es, das heißt nicht, es ist besser oder schlechter, sondern eine einzigartig, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, eine eigene Art. Und zwar hat er im Tafsir den Koran al-Karim erläutert durch den Koran al-Karim selbst. Und das ist eine unglaubliche Sache, was er dort geleistet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Der Name Ash-Shanqiti, den gibt es sehr viel. Also Ash-Shanqiti sind alle Leute, die in dieser Stadt Ash-Shanqit gelebt haben, daherkommen. Also kann sein, dass sie teilweise Verwandtschaftsbeziehungen untereinander haben, kann auch sein, dass sie gar keine Verwandtschaftsbeziehungen untereinander haben, aber dieser Name, den wirst du heutzutage auch sehr oft vorfinden. Unter Gelehrten, Nicht-Gelehrten, wie gesagt, das ist wie eine Art Stammesbezeichnung. In der Hauptstadt las er dem edlen Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, das ist der ehemalige Mufti des heutigen Saudi-Arabiens, aus Al-Bukhari vor und aus den Schriften von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, und ibn Baz ist quasi sein zweitwichtigster Gelehrter. Ab 1370, also wir befinden uns jetzt in 1433, zur Information, ab 1370 begann er in der großen Moschee von Unayza zu unterrichten. Als sein Lehrer Abdul Rahman al-Sa'di im Jahr 1376 verstarb, wurde er der Imam und Prediger dieser Moschee und begann ebenfalls in der von seinem Lehrer im Jahr 1359 gegründeten Bibliothek zu lehren. Doch als die Schülerzahl sowohl als aus Saudi-Arabien als auch außerhalb von Saudi-Arabien in die Hunderte stieg, verlegte er den Unterrichtsort aus Platzgründen in die Moschee selbst. Der Gelehrte, rahimahullah, er hatte eine schöne Sache, und zwar er hatte einen Plan für jeden, der auch von Weitem gekommen ist. Jeder, der von außerhalb von Saudi-Arabien oder außerhalb von Unayza gekommen ist und ein paar Jahre beim Gelehrten geblieben ist, da hat der Gelehrte ein Programm gehabt, das er alle paar Jahre durchgezogen hat. Das heißt also, wenn du so und so viele Jahre bei ihm geblieben bist, dann hast du auf jeden Fall in diesen Jahren verschiedene Wissenschaften bei ihm gelernt und verstanden. Inshallah. Diese Aufgabe ging er bis zu seinem Tod nach, rahimahullah. Und das ist auch eine interessante Sache, der Gelehrte, rahimahullah, war also 90% an diesem Ort, wo er gewesen ist. Und das zeigt, dass auch das auch sehr viel Sinn macht. Also, wenn ein Gelehrter die Möglichkeit hat, an einem Ort immer zu lehren, und dort die Schüler dorthin anzieht, dann ist eine sehr gute Sache, dass er immer an diesem Ort bleibt und nicht oft den Ort wechselt. Dann ist sein Erfolg natürlich auch größer. Und man hat ihm auch angeboten, ein reicher Mann hat ihm angeboten gehabt, dass er in Mekka, neben der Moschee der Kaaba, dass man ihm dort ein Gebäude errichtet, wo dann er und auch seine Schüler dort hausen können. Ja? Und er hat dann seine Schüler um Rat gefragt, und sie waren alle dagegen, sie alle wollten bleiben dort, wo sie gewesen, deswegen ist er dann auch in Unayza geblieben, weil sie hatten Angst, dass, wenn sie in Mekka sind, dass sie dann abgelenkt würden durch die Kaaba, durch die Gebete dort, und sie sind eigentlich gekommen, um ihr Wissen anzueignen. Von 1398 an lehrte er an seinem Zweig der Fakultät der Muhammad ibn Saud Universität sowie in der heiligen Moschee in Mekka und in der heiligen Moschee in Medina zur Zeit der Pilgerfahrt, im Ramadan und in den Ferien. Und natürlich war er auch ein Mitglied des der Hay'at Kibar al-Ulama gewesen, Kreis der großen Gelehrten gewesen und von zahlreichen Organisationen. Dadurch wird sein Wert nicht unbedingt erhöht, sondern er wird erhöht durch sein Wissen, sein Charakter und seine Gottesfurcht. Der Gelehrte war so beliebt und gefragt, dass er immer in der Moschee und auf seinem Weg dorthin und zurück von Menschen erwartet wurde, die ihn in religiösen Angelegenheiten fragten und seine Antworten aufzeichneten, entweder schriftlich oder tatsächlich aufgenommen haben. Er war liebevoll, geduldig, nahm sein Lernen und Lehren sowie seine Zeiteinteilung ernst. Er war dem Übertreiben fern und sehr bescheiden. Er ging unter die Menschen und hatte auf sie einen großen Einfluss. Niemals gab er voreilig eine Fatwa. Wenn ihm etwas unklar erschien, sagte er, warte, bis ich mir diese Angelegenheit verinnerlicht habe. Trotz seiner Krankheit, der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, ist an Krebs gestorben, aber trotz seiner Krankheit gegen Ende seines Lebens verzichtete er nicht auf sein Lehren. Auch als er in den Vereinigten Staaten von Amerika war zur Behandlung, lehrte er dort in den islamischen Zentren und führte auch das Freitagsgebet. Was ich bisher erwähnt habe, ist wirklich eine starke Zusammenfassung von diesem edlen Gelehrten. Und natürlich hat er viele Schüler hinterlassen, über die man natürlich noch mehr über diesen Gelehrten erfahren kann. Und auch Teil dessen, was ich gesagt habe, habe ich über manche seiner Schüler erfahren. Als er am Mittwoch des 15. Shawwal 1421 kurz vor dem Sonnenuntergang in Jidda starb, wurde die islamische Welt erschüttert. Er ist also mittlerweile 12 Jahre ungefähr verstorben. Man hat am Donnerstag nach dem Nachmittagsgebet für ihn das Totengebet in der heiligen Moschee von Mekka verrichtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in seine gewaltige Barmherzigkeit aufnehmen. Allahumma amin. Und zu seinen zahlreichen Werken gehören, man hat ihn eine Internetseite auch eingerichtet und dort gibt es es gibt 20 Fatawa-Bände, von diesen Fatawa-Bänden ist dieses erste Band, Alhamdulillah, in die deutsche Sprache übersetzt worden. Aber wichtig ist auch zu wissen, die Fatawa-Bände bestehen nicht alles nur aus Fragen und Antworten, sondern die meisten davon, ungefähr ab dem vierten Band, die meisten davon sind eigentlich seine eigenen Schriften und Bücher, die er verfasst hat. Und deswegen, also wenn man von Fatawa-Bände im eigentlichen Sinne spricht, sind es nicht alle davon. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er bleibende Werke hinter, dass er Schüler inshallah ta'ala erzogen hat und auferzogen hat, von denen wir auch in Zukunft noch profitieren können. Und dann dadurch zeigt sich natürlich die wahre Stellung eines Gelehrten oder den großen Erfolg eines Gelehrten aus, indem er Sachen hinterlässt, die auch nach seinem Tod noch gelehrt werden. Und hiermit sind wir mit seiner Biografie fertig, möchten aber inshallah ta'ala jetzt die Frage: Gibt es von eurer Seite irgendwelche Fragen? Weil wir machen inshallah an dieser Stelle Stopp, weil jetzt beginnt die erste Frage und die erste Frage ist eine lange Frage. Wenn es geht um das erste Kapitel ist, ich kann dir mal die Frage vorlesen, damit wir angespornt sind, auch morgen nochmal zu erscheinen inshallah. Und zwar geht es um den Tawhid, das ist der islamische Monotheismus. Und die erste Frage lautet: Was ist die Definition von Tawhid und welche Arten des Tawhid gibt es? Jemand könnte sagen, wofür brauche ich den Unterricht, wenn ich doch sowieso das Buch habe? Die Antwort lautet, lieber Bruder oder liebe Schwester, diese Antwort ist teilweise richtig, aber vergiss nicht, wir werden auch inshallah ta'ala hier und da, wie wir auch im Fiqh gemacht haben, Sachen hinzufügen, Sachen ergänzen, Sachen verdeutlichen, so dass es inshallah ta'ala nicht nur eine einfache Wiederholung für dich ist oder ein Mitlesen für dich ist, sondern dass du auch Sachen hinzufügen kannst in dein Buch. Aber zweitens, manchmal versteht man auch Dinge falsch, anders als sie gemeint sind, weil man, jeder Mensch hat andere Hintergrundinformationen und deswegen versteht man manchmal anders und deswegen ist es trotzdem sinnvoll, dass man auch ein Buch nicht nur liest, sondern auch erklärt bekommt. Sonst könnte man dir sagen, nimm das Buch und lies. Das ist aber nicht die Realität. Und manche Leute mögen lieber zuhören, als sie lieber etwas lesen. Manche Leute können auch gar nicht lesen. Und deswegen ist das eine schöne Möglichkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.